D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Die USA, die haben ein riesiges Problem mit ihrem Patentsystem. Große Tech-Unternehmen überziehen sich gegenseitig mit Klagen, sehen wir bei Apple und bei Samsung. Ja, oder sie werden von speziellen Patentabmahnfirmen, sogenannten Patenttrollen, gleich verklagt. Google will das alles jetzt ändern und hat den Patenttrollen mit einer Patentbörse den Kampf angesagt. Ziemlich viel Patent in dieser Runde. Netzautorin Martina Schulte, bevor du jetzt erklärst, was Google da genau machen will, erklär mal Patenttrolle. Was sind das genau? Also Patenttrolle nennt man Unternehmen, die nichts erfinden oder herstellen, sondern die das intellektuelle Eigentum anderer Menschen aufkaufen und es dann gegen eine Lizenzgebühr anderen zur Verfügung stellen. Das ist jetzt mal die nett ausgedrückte Definition. Das Tech-Blog Gizmodo schreibt, in der Realität kaufen diese Unternehmen die Patente nur auf, um jeden zu verklagen, der nicht schnell genug auf den Baum kommt. Und das richtet eben großen Schaden an, denn die Patenttrolle kommen mit dieser Masche leider meistens durch. 90% der Fälle werden außergerichtlich gesettelt, weil Unternehmen eben Angst haben, den Prozess zu verlieren und dann, dass sie dann noch mehr zahlen müssten sozusagen. Kann man dieses Klauen, diesen Schaden beziffern? Das Blog Ars Technica berichtet von einer MIT-Studie, die zu dem Schluss kommt, dass viele Startups von solchen Patenttrollen regelrecht platt gemacht werden und beziffert den Schaden allein im Startup-Bereich auf 20 Milliarden Dollar. Aber die Patenttrolle nerven eben nicht nur die großen Hightech-Unternehmen oder Startups, sondern auch kleine Familienunternehmen. Es gibt einen legendären Patenttroll in den USA, der hat 16.465 mittelständische Firmen abgemahnt, darunter zum Beispiel auch ein gemeinnütziges Unternehmen, das Behinderte wieder in den Arbeitsmarkt integrieren will. Und der Patenttroll hat zum Beispiel $1.000 verlangt für jeden Angestellten, der die Scan-to-E-Mail-Funktion des Firmenkopierers nutzt. Begründung: Sie hätten das Patent für diesen Prozess. Mein persönlicher Held John Oliver von der Tonight Show, der hat den Patenttroll-Wahnsinn damals mal so kommentiert. When you are threatening to sue a company which helps people with disabilities find work for using their own photocopier, you're not just on the road to hell. You have your own parking spot right next to the fucking devil. Schöner Kommentar. Jetzt gehen wir mal darauf, was Google eigentlich an der ganzen Sache ändern will. Also Google will das eben ändern mit einer Patentbörse, die jetzt vom 8. bis 22. Mai stattfinden soll. Wir laden Sie ein, uns ihre Patente zu verkaufen, schreibt Alan Lowe aus der Google-Rechtsabteilung in einem Blogbeitrag. Dort stellt er nämlich diese sogenannte Patent Purchase Promotion, also diese Patentkaufaktion vor. Die Idee dahinter ist, statt an die Patentrolle zu verkaufen, sollen die Erfinder, Rechteinhaber, Menschen, die was erfunden haben, lieber gleich mal an Google verkaufen. Und Google schreibt in seinen FAQs, man sehe das Ganze als Experiment. Dieses Programm, das sei für Patentinhaber möglicherweise eben super, weil es eben interessanter sei, die Rechte an Google zu verkaufen, als an die Patentrolle oder eben an die Konkurrenz. Erster könnte man auch sagen. Das heißt nämlich, die versuchen diesen Markt für Patente so trocken zu legen, indem sie den Patentrollen die Patente vor der Nase wegkaufen. Genau. So, wie reagiert man da drauf? Also es wird von vielen Leuten im Netz als interessantes Experiment gewertet, aber das Blog Gizmodo schreibt ja auch, dieser Versuch von Google sei auch eine ziemlich dubiose Strategie, eine großartige Idee eigentlich, leider von den falschen Leuten. Stichwort Datenkrake Google. Gizmodo meint nämlich, das klinge nicht wie ein Versuch, die Patentrolle aus dem Feld zu schlagen, sondern wie ein Versuch, mit ihnen zu konkurrieren. Denn was für eine Folge hätte es für uns alle, wenn jetzt alle technischen Patente an Google verkauft würden? Und auch Julie Samuels, Executive Director der Aktivistengruppe Engine, meint, es sei frankly troubling, wenn ein einziges Unternehmen so viele Patente innehat, wie Google sie jetzt schon hat und jetzt im Zuge der Patentbörse noch mehr dazu bekommen würde. Google will also jetzt was ändern und hat den Patenttrollen mit einer Patentbörse den Kampf angesagt. Nochmal ganz kurz lachen, John Oliver. When you are threatening to sue a company which helps people with disabilities find work for using their own photocopier, you're not just on the road to hell. You have your own parking spot right next to the fucking devil. Lieben Dank für die Infos, Netzautorin Martina Schulte. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?